Sandın. Erdoğan. Ja, bitte fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Wie heißen Sie denn? Andreas Scholten. Andreas Scholte. Könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Ja, natürlich. Mein Vorname ist A-N-D-R-R-W-I-S-C-H-A-T. E-A-S. Andreas. Mein Nachname ist Scholten. S-C-H-O-S-C-H-O-L-T-E-N. Scholten. Ja, Herr Scholter, wie alt sind Sie und wann genau sind Sie geboren? 33 Jahre, Herr Doktor. 33, ja. Und wann genau sind Sie geboren? 18.09.89. 18.09.89. Okay, das habe ich notiert. Ja, Herr Scholten, wie groß sind Sie? 1,75 Meter, Herr Doktor. 75. Und wissen Sie, wie viel Sie wiegen? Ja, 72,3. Informationen. Was führt Sie denn heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Scholters? Ja, Herr Doktor, ich habe Nackenschmerzen. Habe die Schmerzen seit einem Monat, ja, aber seit 4 Tagen wieder bei Schmerzen sehr stärker. Seit einem Monat haben Sie Ja. diese Schmerzen, aber seit ein paar Tagen oder Seit 4 Tagen. seit 4 Tagen. Okay. Sind Sie stärker geworden? Ja. Okay. Wo genau sind diese Schmerzen? Könnten Sie mir zeigen? Ja, Herr Doktor, Nackenschmerzen mit Kopfschmerzen habe und Hinterkopf immer. Hinterkopf, okay. Ja, und strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Ja, meine linke Arm tut weh. Tut weh. Ja, und meine Schulter tut weh. Linken Arm und Ihre Schulter. Ganzen Schulter oder nur linke Seite? Nur linke Seite. Okay. Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Langsam, Herr Doktor, langsam. Langsam. Aber Sind die seit Schmerzen. 4 Tagen stärker. Okay. Sind sie dauerhaft oder verschwinden sie zeitweise? Ja, immer dauerhaft. Immer dauerhaft. Okay. Ja, Herr Scholter, und wie stark sind diese Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? Wobei 0 keine Schmerzen und 10 die stärksten Schmerzen bedeutet. Ja, früher ist weniger, aber jetzt ist 7 und 8, Herr Doktor. 7 und 8 bis von 10. Okay. Könnten Sie mir diese Schmerzen genau be beschreiben? Brennend, stechend, ziehend. Ja, Herr Doktor, brennen und drücken. Brennend und drücken. Okay, das Sehr habe ich stark mir. aber, Herr Doktor, sehr stark. Ja. Könnten Sie, es sieht so aus, ja, dass Sie starke Schmerzen haben. Möchten Sie Schmerzmittel oder könnten Sie Ja. das bis zum Ende des Gesprächs aushalten? Ja, es wäre besser, Herr Doktor. Okay. Haben Sie Allergie gegen irgendwelche Medikamente? Keine Medikamente, Herr Doktor. Ja, ich rufe die Krankenschwester, damit Sie ein Schmerzmittel bekommen, Herr Schulter. Okay. Entschuldigung. Gibt es einen Auslöser für diese Schmerzen? Vielleicht haben Sie sich am Kopf verletzt oder haben Sie etwas Schwieriges Nein, gehoben haben? ich habe keine Kopfverletzung oder ich habe keine Nacken- oder Schulterverletzung, Herr Doktor. Aber bei Bewegen ist meine Schmerzen verschlimmer, besonders linke Schulter. Einschränkung mit diesem Schmerzen. Wie bitte? Zum Wie Beispiel bitte? könnten Sie drehen Ihre Schul Ja, Ihr ja, ja, Mein ja. oder Wenn ich meine Beugen Kopf zu. drehe, ist die Schmerzen stärker. Okay. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert? Ich habe nicht bemerkt, Herr Doktor. Aber ja, gestern habe ich Waldexposition Wie benutzt. bitte? Weil Warme warm, Kompression okay. Hat ist das Ihnen geholfen? ja ein bisschen, ein Nein, bisschen. nein. Okay, das ist auch gut zu wissen. Haben Sie dagegen Medikamente eingenommen? Nee. Keine. Und Sie haben seit einem Monat diese Schmerzen. Waren Sie deswegen beim Arzt? Nee, Herr Doktor. Okay. Ich war nicht. Nein. Ja, Herr Schulter, haben Sie Brustschmerzen auch oder Herzrasen, Atemnot? Nein. Ich habe keine. Nein. Und die Schmerzen in den linken Arm ausstrahlen Ja. oder die Schmerzen strahlen in den linken Arm und die Schulter. Haben Sie Taubheitsgefühl, Kribben in linkem Arm oder irgendwo am inneren Körper, an Ihrem Körper? Ja, Herr Doktor, ja, ich fühle mich in linken Arme tahas Gefühl und Kribbeln, aber nicht Schwierigkeit habe ich habe nicht Schwierigkeiten, meine Arme zu bewegen. Sie haben keine Muskelschwäche. Ja, Soweit Keine ich Geschichte. verstehe. Keine Okay. Geschichte. Sind Sie Linkshänder oder Evet. Rechtshänder? Evet, Herr Doktor. Rechthänder, nicht Right. links. Right. So. Okay, Rechtshänder. Und keine Lähmungserscheinigung haben Sie erwähnt. Und ich würde gerne wissen, haben Sie, Entschuldigung, Hör-, Seh- oder Gute Besserung, Herr Doktor. Sprachstörungen? Gute Vielen Besserung. Dank. Sind Sie erkältet? Nicht nur ein kleines bisschen Husten. Ja, Herr Schulte, haben Sie sehr Hör- oder Sprachstörungen? Nein, nein, nein, Herr Doktor. Nein, das ist auch gut zu wissen, gut zu hören. Und haben Sie Fieber, Stellfluss, Nachtschweiß oder kalten Schweiß? Nein, nein, nein, Herr Doktor. Keinen. Und ja, haben Sie Schwindel oder ist Ihnen schwindelig? Nee, Herr Doktor. Ich habe Keine nicht wirklich. Schwindel. Haben Sie auch Lichtempfindlichkeit oder? Nee, keine. Okay. Ja, Herr Schulter, ist Ihnen übel? Müssten Sie sich übergeben? Nein, nein. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein, keine. Keine Problem. Wie sieht es mit dem Stuhlgang aus? Nein. Keine Problem. Okay. Wie ist Ihr Appetit, Herr Schulter? Ja, Herr Schulter? normal war es so gut, ama wegen der Schmerzen habe ich seit 2 oder 3 Tagen nicht gut. Haben letzter Zeit ungewollt ab oder zu genommen. Nein, nein, nein. Okay. Ja. Sie haben keine Herzrasen oder enge Gefühl. Sie haben so Ja, nein, erwähnt. Herr Doktor, ich habe keine. Okay. Das habe ich so notiert. Denken Sie andere Medikamente, andere Krankheit. Ich muss alle Wahrscheinlichkeiten denken, Ja, Herr Schulter. ich habe keine, Herr Doktor. Ja, der Körper hat viele Zusammenhänge mit vom Kopf bis Fuß. Okay. Deswegen sollen wir danach fragen. Okay. Okay, und keine Gewichtsveränderung. Und schlafen Sie gut? Ja, ich auch bis Appetit normalerweise gut, aber seit 2 oder 3 Wochen habe ich nicht gut wegen Schmerzen. Wegen dieses Schmerz. Okay, das habe ich notiert. Und ja, gibt es in Ihrer Vorgeschichte Krankheiten, von denen ich wissen sollte, Herr Scholten? Zum Beispiel chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Ja, erhöhte Herr Doktor. Blutfettwerte. Normalerweise leichte Kopfschmerzen Ja. seit langem Jahren, aber jetzt habe ich sehr starke Kopf- und Nackenschmerzen. Außerdem ich habe seit 2 Wochen Ohrensausen. Ohrensausen. Ach Ja. so, seit 2 Wochen. Ja. Okay. Sind das, Entschuldigung, ist das beidseitig oder einseitig? Beiseitig, beiseitig, Herr Beidseitig. Doktor. Seit 3 Wochen. Okay. Und Sie haben auch Kopfschmerzen, aber leichter seit Ja, langem. Sie haben ja, so erwähnt. ja. Wie können Sie diese Kopfschmerzen beschreiben? Drücken oder in andere Charakter wie jetzige, als jetzige Ja, Kopfschmerzen? beiseitige Drückung, Herr Doktor, aber ich habe keine ein Diagnose festgestellt. Ibuprofen 400 Milligramm bei Bedarf nehme ich gegen Kopfschmerzen ein. Oder ist das diagnostiziert? Üfte? Ist diese sind Sie diagnostiziert? Ich meine Nee. diese Kopfschmerzen. Nee, nee, nee, nee, nee. Ich habe keine Diagnose. Aber es wäre besser, wenn Sie solche Beschwerden haben, sofort oder so schnell wie möglich einen Hausarzt oder Ihren Hausarzt besuchen. Ja, Okay? sie hat, ja, Ohne sie. ärztlichen Art Medikamente einzunehmen, könnte es Ihre Gesundheit schädlich sein. Ja, Sie haben nicht, aber meine Kollegin Dr. Dogan hat mir diese gesagt, dann Ibuprofen 400 Milligramm nehme ich an. Wenn ein Arzt hat dir verschrieben oder empfohlen, okay, kein Problem. Okay. Empfiehlt. Ja, noch etwas? Haben Sie, Herr Schulter, eine Nee. andere Andere Erkrankung oder? nee, nee. Okay, wurden Sie schon mal operiert? Ja, Herr Doktor, mit 15 Jahren ist meine Unterarm gebrochen und bei mir wurde Metallfixation durchgeführt. Nach dem 1 Jahr wurde bei mir wieder Metallfixation extraktiven. Rechts oder links? Wie bitte? Rechts, sagen Links, Sie. links. War die Operation kompressionslos? Nee, keine Komplikation. Außer Ibuprofen nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Bei Bedarf, Herr Doktor. Außer Ibuprofen? Nein. Ja, Sie haben keine Medikamentallergie. Sie haben Nein. noch andere Allergie. Ja, als ich Kind war, hatte ich Pollenallergie. Aber ich mit Eigenbluttherapie behandelt wurde bei mir. Ja. Ich habe keine Probleme jetzt. Okay, gut zu hören. Haben Sie Unverträglichkeiten? Nicht. Nein. Ja, Frau Herr Scholten, darf ich fragen, ob Sie rauchen oder ob Sie früher geraucht haben? Ja, Herr Doktor, seit 5 Jahren rauche ich 4 Zigaretten täglich. Seit 5 Jahren. Ja. Okay. Trinken Sie Alkohol, Herr Scholten? Ja, natürlich, Herr Doktor. 2 oder 3 Gläser Wein am Wochenende trinke ich seit 15 Jahren. Muss ich Sie fragen, ob Sie mit irgendwelchen Drogen Kontakt haben, Herr Scholten? Nein, nein, nein, Herr Doktor. Okay, Herr Scholten, treiben Sie regelmäßig Sport? Nein, leider. Nein, kein Sport. Und, haben Sie Stress bei der Arbeit oder zu Hause? Ja, natürlich, ich habe es, aber kein Problem. Sie Das können geht dann. damit umgehen, Ja, ja, soweit ja. ich verstehe. Ja, Okay, ja. wenn Sie Hilfe brauchen, natürlich sind wir hier für Sie hier, für Sie da. Okay, sind Ihre Eltern gesund, Frau Herr Scholten? Leider, mein Vater ist verstorben, Herr Doktor. Es tut mir leid, woran ist er verstorben? Ja, an Herzinfarkt, Herr Doktor. Wie alt war Er war 55, vor 2 Jahren. 55, okay, es tut mir leid für Ja. Ihren Habe Verlust. Herzkrankheit, oder? Je nach bisherigen Angaben gehe ich nicht davon aus, dass Sie ein Herzkranz haben oder Herzinfarkt haben, aber ich werde auch das überprüfen. Okay, machen Sie Okay. sich keine Sorgen. Okay, wie ist Ihre Mutter? Was ist I mit Ihrer Mutter? Meine Mutter leidet an Bluthochdruck, Herr Doktor. Okay, haben Das Sie geschickt? sei Ja. Dank, sie ist am Leben. Kein Okay, Problem. sehr, sehr gut. Gott sei Dank, zum Glück. Und haben Sie Geschwister? Nein. Keine Geschwister. Ja, was machen Sie beruflich, Herr Schulte? Das ist wichtig zu wissen. Oder arbeiten Sie im Büro oder Ja. arbeiten Sie am Computer? Diese Ja. Informationen sind für mich wichtig, eine Diagnose zu stellen. Ja, ich arbeite im Büro mit Computer, Herr Doktor. Ich arbeite als Anwohnermeldeamt. Einwohnermeldeamt arbeiten Sie beim Einwohnermeldeamt und im Büro vor dem Computer. Ja. Wie viele Stunden arbeiten Sie pro Tag? Ja, natürlich 6, 7 Stunden, Herr Doktor. 6 oder 7 Stunden. Ja, leider. Okay, Herr Schulter. Sind Sie verheiratet? Nein. Haben Sie Kinder? Nein. Keine Kinder. Okay. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld. Laut Ihrer Beschwerden, Herr Scholte, habe ich den Verdacht auf eine Muskelverspannung im Nackenbereich. Ist das Okay. gefährlich? Ich erkläre. Das kann mit Ihrer Fehlkörperhaltung oder Überbelastung oder ein Verschleiß auftreten. Sie können die Ursachen dafür sein, aber das bleibt nur eine Vermutung. Deswegen müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen. Danach nehme ich Blut für das Labor ab und ich werde eine EKG schreiben, um mögliche Herzursache auszuschließen, weil Sie haben auch manche Sorgen. Sie haben sich Sorgen auch. Und wie gesagt, mit allen Ergebnissen und ich werde auch Röntgen Ihres Halses veranlassen. Sobald Ihre Ergebnisse, Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht. Haben Sie Fragen oder gibt es noch etwas, das Sie hinzufügen möchten? Ja, Herr Doktor, ich habe gefragt, ist es gefährlich und warum habe ich meine Muskel verspannt? Ja, ich habe das erklärt. Vielleicht Sie arbeiten zu viel, 6 oder 7 Stunden pro Tag im Büro und immer vor dem Computer. Vielleicht, ich weiß, das kann über eine, zum Beispiel arbeiten Sie in eine verstellbare Tisch oder Stuhl oder unverstellbare. Unfestbare. Oder Sie haben, nehmen Sie oder nutzen Sie ein ergonomisches Maus. Ja, Oder ja. wir wissen nicht, Ihre Arbeit, Arbeit, schon Idee unterbrochen. Deswegen, da, ihre Beschwerden können eine Ursache davon sein. Okay. Aber das kann nicht, wir brauchen wahrscheinlich keine Operation. Das ist nicht so schlimm. Wir können diese Krankheit durch anpassende Medikamente behandeln. Okay? Okay, vielen Dank, Herr Doktor. Ja, bitte warten Sie auf mich. Okay, Ya. okay. Hocam abi arama yapabilir mısınız? Hocam abi yok abi. Ben yapıyorum hocam, özür diliyorum. Kling Durdu aparat. kling. Hallo, ich bin Frau Müller, aus dem Labor. Ja. Herrn Kadaş, Thrombozytenwert 39.000 pro Mikroliter. Könnten Sie bitte Ihren Oberarzt weiterleiten? Ich kann gerne das machen, aber brauche ich die Wiederholung des Namens Kardeş. Könnten Sie das wiederholen oder Ja, buchstabieren? Kadaş wie Schule. Nur Kardeş, Herrn Kardeş. Okay, das mache ich. Danke, tschüss. Danke. Tschüss. Auf Wiederhören. Herr Doğan, Ja. mein Name ist Merhaba. Ayıldız Ja. und herzlich willkommen. Danke. Robert. Wie Vielen geht Dank. es Ihnen, Herr Doğan? Ja, mir geht es gut. Und bei Ihnen? Ja, vielen Dank. Bei mir auch gut. Woher kommen Sie, Herr Doğan? Ja, Herr Robert, ich komme aus der Türkei. Ich bin 41 Jahre alt und ich lebe seit etwas mehr als 2,5 Jahren in Deutschland. Verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Zurzeit wohne ich mit meiner Frau und meinen 2 Söhnen in Simmerath in der Eifelregion. Ne Herr Ja, wir von sind Okay. am Grenze. Fast jeden Tag Okay. sind wir auch in Belgien. Oh, Ja. okay. Was haben Sie in Deutschland 2,5 Jahre lang gemacht? Ja, tatsächlich habe ich mit dem Deutschlernen erst hier nach meiner Ankunft in Deutschland angefangen. Ja, seitdem lerne ich intensiv Deutsch. Ich habe von 0 bis B2 in Aachen Sprachakademie Deutsch gelernt, in Deutschkurs, im Deutschkurs Deutsch gelernt. Danach habe ich an der RWTH einen C1-Kurs gemacht. Danach wieder beim Sprachakademie einen Fachsprachprüfung. 6-monatiger Fachsprachprüfungskurs gemacht. Ja, danach bin ich hier für die Prüfung. Okay, Sie sprechen sehr gut. Okay, was haben Sie in der Türkei als Arzt gemacht? Ja, mein Medizinstudium habe ich 2009 an der Universität İstanbul Cerrahpaşa abgeschlossen. Danach habe ich als praktischer Arzt in der Notaufnahme und als Familienarzt gearbeitet. Dann habe ich 2 Jahre lang in Pathologie Abteilung und 4 Jahre lang in Innere Medizin Abteilung Weiterbildungen gemacht. Im Jahr 2017 musste ich aus politischen Gründen meine Stelle an der Universität verlassen. Ja, danach bis 2023 habe ich praktischer als in der Notaufnahme gearbeitet, weil ich die Lebensbedingungen in der Türkei als unsicher und schwierig empfinde, habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu kommen. Ja, ich bin überzeugt, dass ich meinen Beruf hier gut ausüben kann. Mein Ziel in Deutschland ist es, meine bisherigen Kenntnisse zu erkennen und die notwendigen Weiterbildungen zu absolvieren und dann als Hausarzt arbeiten zu dürfen oder als Hausarzt zu arbeiten. Okay, sehr gut. Sie haben gute Pläne. Ich hoffe, dass Sie es schaffen können. Ich habe natürlich muss ich ich bin in Aufmerksamkeit, dass ich nicht eine einfache Situation mit 40 Jahren solche Zielen erst zu erfüllen, aber ich habe keine Chance ohne zu versuchen. Ja, Sie haben recht. Okay, haben Sie aus dem Labor Anruf bekommen? Ja, Herr Oberts, ich muss diese Werte Ihnen mitteilen. Das ist wichtig. Und dieser Wert ist stark erniedrigt. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Kadaş einen Thrombozytenzahl von 39.000 pro Mikroliter hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt, entspricht einer Thrombozytopenie, weil Thrombozytzahlen, die Normbereich für Thrombozyten zwischen 150.000 bis 450.000 pro Mikroliter liegt. Okay, Mikroliter. Okay. Können wir diese Patienten operieren? Tatsächlich hat dieser Patient nicht untersucht, nicht auch sogar nicht gesehen. Und ich kenne nur dieser Wert, diesen Wert. Deswegen kann ich Okay, die nicht hat. etwas genau sagen. Aber als allgemeine Informationen elektiv können wir, dürfen wir nicht natürlich diesen Patienten operieren. Aber bei einem Notfall, Notoperationen oder bei einer Notoperation können wir mit manche Voraussetzungen, unter manche Voraussetzungen operieren. Ich denke, auch das es hängt von der Operationen ab. Zum Beispiel wir werden oder wir würden Thrombozytenkonzentrat geben. Danach wenn die Werte ist 100, nicht 100, 50.000 ist, können wir operieren dieser Patientin. Aber wie gesagt, es hängt von der Operationen ab. Okay. Çetin abi burada kağıtlarda böyle daha kısa bir cevap verdi. Böyle bir sizi daha az yoracak. Bu arada söylediğin şeyle böyle belirgin bir şey görmedim. Hani böyle bir ya şöyle yanlış olduğunu. Sadece orada zorlarsa sizi diye söylüyorum. Böyle daha kısa bir cevap verdi. Yani biz hastayı mecburiyet durumuna göre her değerde ameliyat edebiliriz. Gerekirse konsantre vererek gibi böyle Daha kısa bir şey. cevap verdi. Daha Yani bu daha kötü ya da daha iyi diye söylemiyorum. Sadece böyle bir cevap vardı diyorum. daha. Evet. O ne hangi Evet notta yani var böyle abi? Hangi nottaydı? galiba benim attığım bir şey vardı. Bakayım ben bulabilirsem size yine atayım. Yani şey diyor orada böyle söylüyordu. Yani her hastayı mutlaka ameliyat edebiliriz. Sadece gerekirse konsantre veririz. Gerekirse hazır tutarız diyor. Yani önemli olan ameliyatın mecburiyetine mecbur olup olmaması. Ben de pardon, denk gelmedim o yüzden. Tamam abi sıkıntı Sağından yok. solundan. Sadece hiçbir sıkıntı yok. Ben dediğim gibi böyle belirgin bir yanlış duyduğum için söylemedim. Sadece sizi yormasın diye söyledim. Okay. What happened when happened in the not of Namigize? Ich habe heute Herrn Andreas Scholten in der Notaufnahme oder aufgenommen. Heute habe ich Herrn Andreas Scholten aufgenommen. Er ist 33 Jahre alt, geboren am 18. 1989 und er ist 1,75 Meter groß und wiegt 72,3 Kilogramm. Ja, er kam heute zu uns wegen seit 4 Tagen bestehender linksseitiger Schmerzen im Nackenbereich und im Hinterkopf. Laut Aussage der Patientin sind die Schmerzen langsam aufgetreten. Er berichtet, dass die Schmerzen in den linken Arm und in die linke Schulter ausstrahlen. Nach Angaben der Patientin sind die Schmerzen brennend und drückend und progredient. Die Schmerzintensität liegt 7 bis 8 7 bis 8 von 10 auf der NRS. Deswegen musste ich das Gespräch unterbrechen, um ein Schmerzmittel zu geben. Die Schmerzen verschlimmern sich bei Bewegung und während sie sich vermek ise besan, o da ya bay vermek ise besan, ya ziha auserdem O erveint da abi o da vermek ise zinki fraş diye bir İfraş ya ifraş. bes ya ya. Dişimersin verschlimmern sich bei der Bewegung, aber vermek ise war dabei hilfreich. Und berichtet außerdem erwähnt dass seit einem Monat ähnliche Beschwerden haben, aber das war leichter als jetzige Schmerzen. Sie waren leichter. Sie werden im Laufe der Zeit stärker geworden. Er war deswegen nicht beim Hausarzt oder beim Arzt und er nimmt dagegen keine Medikamente. Begleitend klagt er über Taubheitsgefühl und Kribben im linken Arm. Vegetativ anamnestisch ergaben sich Inappetenz und schmerzbedingte Dysomnie. Ja, an Vorerkrankungen leidet er seit langem an einer leichten Kopfschmerzen oder an leichten Kopfschmerzen und seit 2 Wochen an beidseitigen Tinnitus. An Voroperationen ist eine Osteosynthese links ja Osteosynthese wegen einer Unterarm Antebrachium und Linksantebrachium Fraktur wegen der Fraktur, ja. Er nimmt bei Bedarf gegen Kopfschmerzen Ibuprofen 400 Milligramm ein. Er hatte Pollenallergie, die damals durch Eigenbluttherapie behandelt wurde. Er raucht 4 Zigarette täglich seit 5 Jahren. Er trinkt 2, 3 Gläser Wein pro Woche. Er treibt keinen Sport, keinen regelmäßigen Sport. Die Familienanamnese ergab ein Myokardinfarktus beim Vater und eine arterielle Hypertonie bei der Mutter. Sozialanamnestisch. Wie alt ist sein Vater? Ja, Haben Sie gefragt? damals, ja, als er verstorben war, war er 55 Jahre alt. Ja. Sie arbeitet im Büro täglich 76 Jahre alt, 6 und 7 Stunden täglich und er ist Rechtshänder und er arbeitet tagsüber vor dem Computer. Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine funktionelle Halswirbelsäule-Syndrom. Dafür Okay. sprechen ja Nacken Was und bedeutet funktionelle? die Halswirbelsäule-Syndrom können auch funktionelle oder degenerativ oder entzündlich Lische. auftreten. Funktionelle Halswirbelsäule bedeutet keine Entzündungszeichen oder keine pathologische Knochen- oder Gelenkenbefunde auftretende Halswirbelsäule-Syndrom wegen Fehlhaltungen oder Überbelastung, wegen wiederholte überbelastende Bewegungen kann das auftreten. Ja. Okay. Haben Sie Differentialdiagnostik? Ja, natürlich. Differentialdiagnostik. Diagnose? Ja, ich habe auch 2 Differentialdiagnose. Differentialdiagnostisch kommen ein auch vegetatives Halswirbelsäule-Syndrom und auch Bandscheibenvorfall, HWS-Bandscheibenvorfall in Betracht. Ich Okay. muss, obwohl oder auch wenn der Patient Jung ist muss ich diese zwei Wahrscheinlichkeiten ausschließen. Deswegen denke ich als Differentialdiagnostik beide Krankheiten. Okay, beide. Okay, was würden Sie als Differenzdiagnostisch machen? Ja, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich natürlich zuerst den Patienten körperlich untersuchen. Ich werde Blut abnehmen und außerdem sollte ein EKG geschrieben werden, um mögliche Herzursache auszuschließen. Der Patient hat Risikofaktoren wie familiäre Belastung und den linken Arm ausstrahlende Schmerzen. Deswegen muss ich diese Wahrscheinlichkeit ausschließen. Und ich werde auch zervikale Röntgenaufnahme veranlassen. Zwei Ebenen. Okay. Gegebenenfalls vielleicht MRT veranlassen oder kann veranlassen werden. Ja, Sie haben als Differentialdiagnose Bandscheibenvorfall. Deswegen Muss sollen ich wir sorry. MRT veranlassen. Oder okay, wenn Sie Ihre Verdachtsdiagnose bestätigen, wie würden Sie den Patienten behandeln? Ja, ich würde diesen Patienten ambulant behandeln. Ja, als initiale Therapie würde ich Analgetikum und Muskelrelaxantin verordnen. Und ich auch, das natürlich, das ist sehr wichtig, eine Patientenschulung via Körperhaltung, schonende ergonomische Körperhaltung und Arbeitsumfeld ist sehr wichtig für diese Patientin. Und Physiotherapie, Krankengymnastik würde ich empfehlen für ihn. Ja, in diesem Fall ist wichtig Krankengymnastik. Okay. Natürlich wichtig ist. Aber für akuten Beschwerden soll ich natürlich zuerst diese Schmerzen lindern und diese Muskelverspannung entspannen. Deswegen soll ich zuerst Analgetikum und Muskelrelaxantin verordnen. Okay, das ist gut, Herr Don. Ich würde mit diesem Patienten vielen Dank. Sie Servus. können nach der Sie können bis morgen von uns eine E-Mail bekommen. Tschüss. Osman, Abi, merhaba. normal merhaba abla. Yani Çetin abi normalde çok önemli değil ama Aynen kop abi. şimersin, belki unter şeyini kullanabilirsiniz. Erlaide an değil de unter kullanılabilir ama bu çok çok çok çok böyle minik bir şey. Sadece bizim C1'deki hocamız böyle bir kere bunu söylediği için böyle kafamda takılı Öyle kalmış bir mi? şey. Tanı Yani olmaz, şey tanı olmasa da an kullanalım mı diyor? yok yok tanı olunca an Ha, tabii. semptom olunca unter kullanın diyor. Ben an mı dedim? Ya Özür dilerim. evet. Yok estağfurullah. Ya bu çok çok ufak. Belki hiç söylemeyecek bile ama hani siz artık böyle bir çok iyi olduğunuz için böyle çok çok ufak Estağfurullah. şeyler fark ediyorum. Estağfurullah. Yani Adnan'ın izniyle böyle çok çok ekstra kötü niyetli birileri gelmediği sürece hayırlısıyla sınav vereceksiniz. Bu 3 günde güzel değerlendiririz inşallah. Dolayısıyla öyle çok ciddi bir şey fark etmedim. Hayırlısıyla olur biter Allah nasip ederse. İnşallah. Diferansiyel diagnoz acaba değiştirsem mi bilmedim ki. Daha Ya değerli, çok çok yani olur diye. diferansiyel diagnoza band Scheibenvorfall dedin. O olmaz zaten. Artistisch Fachbegriffi ne onun? Diskus prolapsus. Diskus. Diskus prolapsus. Diskus prolapsus in Halsbereich diyebilirsin belki. Bir de vegetatif diskus prolapsus ne demek onu ben bilmiyorum. Nasıl? Ve ilk ayırıcı tanın neydi? Yanlış mı biliyorum? Degeneratif değil abla. Ha, Degeneratif baba. dejeneratif. Aa, okey. Verschleiß. Akustik. Ya, okey. Yo, vegetatif dedin abi yanlışlıkla. Öyle mi? Ha, Evet. ben de Vallahi degeneratif. ses kaydı var söyleyeyim Yok yok yani. yok, vegetatif dedin de ben de ilk Doğrudur. defa duydum, baktım o dil sürçmesi. Doğrudur. Allah Ben de sınavda farkındaydım. korusun bu dil Radar sürçmelerinden. gibisin var ya İpek abla. Ben de fark ettim ama baktım öyle bir şey yok. Degeneratif demek istedin herhalde diye düşündüm. Ha. Degeneratif. Degeneratives. Ayrıca bir tane de Ege akut koroner sendrom, hani demiştik ya sol kol ağrısı, protez. doğru Bir tanesini söylüyorsun. bunu koyalım bence. Evet, ben de tam Sol kol onu ağrısı var ya. söyleyecektim abi. Tamam, öyle yapayım da şey yapmak da kolay olur. En azından biraz üzerinde gideriz. O zaman hangisini, degeneratifi değil de degeneratifi şey yapayım. Yaşlı genç hastanın. Muskel ferşpanunkla akutes koroner sendrom iki tane basit bir şey koysak çok dolandırmasak nasıl olur bilmiyorum Ama zaten şeyde muskül ferşpanlık olmuyor mu? yani. Şeyde şu anki İkisi aynı şey mi? fonksiyonel yani Yok fonksiyonel abi, farklı aynı şey. şey değil. Aynı şey değil de hani Notlarda normalde farklı farklı yazıyor. Normalde farklı farklı şey yazıyor yani. Muskül ferşpanlık ayrı, fonksiyonelle Hals-Fieber-Zoyre sendrom ayrı yazıyor İkisi notlarda. farklı şey Ha, hocam. ikisinin arasındaki farkı bana açıkla desem ben açıklayamam, ayrı bir konu ama Ama şöyle notlarda farklı yazıyor abi. patolojisi şey değil mi zaten? Onda da o kasların arasında şeyin sıkışması dolayısıyla o sebep. Bilmiyorum hani var mı fizyoterapist ya da şey fizik tedavisi Ortopedist. arkadaşım, ortopedist yani. Yani mekanizma herhalde onda da yine sinirlerin hani sıkıştıran kaslar değil mi arada? Kribellen sebep olan o periferik dalları şeyleri sıkıştıran. Bilmiyorum da. Hocam mouse arm vardı. Bir de şey var. Ama burayı açıklığa kavuşturmak lazım ya. Ha. Tecrübesi olan arkadaşlar şey yaparlarsa yani bayağı bir şeyiz aslında. Hemen Bir çete bir bakıyorum. soralım abi. Tamam abi. Hocam ACS diskus prolap muskül ferşpanuk yazmış İbrahim'de. Tamam. O zaman diskus İbrahim prolapsus ve hocam, şey yazayım ben de. şimdi bu adama Nasıl? ACS derken Begrund'un Sol yaparken kol ağrısı. babasının familyan Babası şeyi. evet. Babası da kalp hastası. Sol kol ağrısı. Bu ya, çok güzel grund olur yani. Kimse niye böyle diyorsun demez. Okey. Bir de zaten stres var çalışma Tabii. hayatında, Tabii canım. familyanda. Yani. Okey, tamamdır. Ya bir de en kötü şu bile olur. Yani onu söylersin, sonra EKG'yi söylersin. Yani çok alakasız bir hasta bile olsa denir ki in the note aufnahme aynı neydi o kelimeyi unuttum şu anda. Bunlar rutin, ha rutine mesik Untersuchung denir. Yani her gelen hastaya yapılan otomatik bir şey EKG yani. Bizim Türkiye'de de aşağı yukarı öyleydi. Burada hastanede, acilde de aynı oluyor. En azından benim yaptığım hastane öyleydi. Şimdi Hasta girdi. ACS diyeceğiz ama pardon bitti zannettim. Buyurun abla. ACS Şimdi diyeceğiz ama yaş genç derlerse 33 yaş. ben şimdi bir şeye baktım da ses gitti benim ya. Benim internette mi sorun Yok var? yok biz Kapı. duyuyoruz. Benim ses geliyor mu abi? Duyuyoruz Geliyor. abi. Ya ara ara kopuyor da kusura bakmayın. Ben en son Hediye Hocam bir şey dedin ama ben orayı anlayamadım Yani yani. ACS diyeceğiz ama yaşı genç derlerse. Fark etmiyor hocam. Fark etmiyor. Tamam Her yaşta okey. görülür. Akut Okey. koroner sendrom her yaşta görülebilir. 18, 20, 25, 30 yaşı yok. Ama yaş ilerledikçe risk artar. Cümleyi böyle diyeceğiz. Akut Ha evet. koroner Logosu sendrom. da zaten genç Kan yaşta var. yede alte können yede in yede alte sein und aber im vorgeschrittene alte natürlich erhöhte risk. Erhöhte risiko. Ha, riziko faktör. Yani bunu her yaşta görebilir ama yaş arttıkça risk artar diye. Şurada Belki. bir şey okudum da ben. Hasfiberzole hocam, muskel ferşpanlıkta sadece kas gerilmesi var. Hasfiberzole'de kas gerildiğinde boyundan çıkan sinirler kasın arasında sıkışıyor ve buna bağlı baş dönmesi, sol kola yayılan ağrı da oluyor farkı. Muskel ferşpanlıkta sadece boyun tutulması. Kolda bir şey olmuyor ama hani bunu farkını ve gurur etmek gerekiyor. Şöyle sendrom olduğu için beşver de kompleks olması lazım. Hani Evet. işte temeli de muskül ferşpanlık olduğu için hani o sebeple şey yaptım. Ama ya, Şöyle diyebilirim yani. yazmış abi. Mesela bunu Hasfiberzole'de üst ve alt unferen ve oberen diye ikiye ayırmışlar da tabii notlarda gördüğünüz Üst bilmiyorum. tarafta baş ağrısı, Eğer baş. C1 yukarıdaki boyunun yakındaki C1 ve C2 köklerine yakın kaslar tutulup bu sinirlere şey yapıyorsa buna oberen Oberen. hasfiberzole. Bu durumda daha çok baş dönmesi, bulantı eşlik ediyormuş. Eğer ki C5-6 daha alt taraf unteren olursa da kola yayılan ağrı oluyormuş. İkisinin farkı. Teknik bir detay ama hani aklımıza sanki bize Yok hepsi yok aynı. bu sorulmuş bir şey herhalde ya. Bu mevzu olmuştu bir simülasyonda bir Evet. yerde. Alt üst diye nasıl ayırırsınız diye. Şimdi bendeki nottan okuyayım mı? 1-2 obere Okuyayım mı? alttakiler de mitlere ve unter diye geçiyor Şöyle şimdi. demiş. Was ist das obere Hasfiberzole-Syndrom und das mittlere untere? Mittlere ya da untereymiş öbürü. Hasfiberzole-Syndrom. Oberes Hasfiberzole-Syndrom. Wenn Halsfiber-Körper erst und zweite betroffen sind, schmerzen strahlen in den Kopf auf. Ağrı başa yayılıyor. Mittleres, unteres Halswirbelsäule-Syndrom, wenn der Halswirbelkörper dritten und aşağı tarafı yani siebten Petrophen sind, Schmerzen strahlen in die Schultern und Arme aus. İkisinin farkında böyle söylemiş. Sinan benim ses gidiyor ya bunun. Sana Duyuyoruz tamam olur mu? abi. Öyle mi? Ben Aha, donuyor da duyuyoruz. tamam. Ben donuyorum da ses gidiyorsa sorun yok. Yok Tamam. abi, dinliyoruz o yüzden. Tamam abi. Benim internetime de kusura bakmayın. Böyle aradan girmiş gibi Estağfurullah. oluyorum ama. Evet abi, son kapatmadan önce İpek abla bir şey söylüyordu. Ben onun sözünü kesmiştim. Eğer hala aklımdaysa İpek abla sonra kapatabilir. Şöyle Osman hocam, benim birkaç soru var da bu notlarda tabii kentin mi giriyor girmiyor mu tartışmaya girmeden iş olan arkadaşlar hani dinlemek isteyenler şey yapabilir kalabilir. İş olanlar hani ayrılabilir ona bir şey diyemiyorum. Bir de vakalarda herhalde hasta link senda olarak geliyor. Çünkü risk faktörü de o ya. Rex değil de şikayetler solda. Öyle miydi? Ben Abi şimdi mi? normalde öyle, ben de öyle biliyorum linkselde, Hı. ama bu önemli değil abi. Biz onu hastadan alacağız zaten yani. Bunu Hı, o tamam. sırada hasta tak diye Rex'e de dönebilir. Hani dönerse kimse niye döndün Tamam. diyecek halimiz yok. Benim Dolayısıyla notlarımda, benim notlarım Rex'tendi. öyle mi Rex. abi? Bu şey Evet. mi? O Links. diyaloglu notlar mı abi sizdekiler? O bendeki o notlar, Hmm. Rex'te bendeki Dur. notlar. Tamam, o Link. ihtimalde demek ki olabilir yani. Biraz bakalım. Çetin abi, Buyurun. bendeki şeylerden birkaç Erfarung soru sorayım sana. Olur abi. Ferzuk Ha. yani çalışayım diyor yapmaya gelmiş. Müssen Sie nerven Wasser entnehmen für diese Patienten. Bei Ihrem Fall brauchen wir nicht Nervenwasser entzunehmen. Zu entnehmen, entschuldigung. Tamam. Bu Arap arkadaşlar şöyle yazmışlar. Onları okuyayım hızlıca. Çok vakit almadım. Das kann ich jetzt nicht sagen. Wir warten zuerst auf die Blutuntersuchung und die bildgebenden diagnostischen Maßnahmen. Danach gebe ich Ihnen Bescheid, falls wir andere Maßnahmen brauchen. Böyle bir açıklama yapmış. Diğer soru. Bu hasta ile ilgili was machen bei der körperlichen Untersuchung demiş. Bu hasta ile ilgili nasıl bir fizik muayene yaparsın? Du es ist es wichtig, die neurologische oder wahrscheinliche neurologische Symptomen auszuschließen, wie Sensibilitätsstörungen, Reflexuntersuchung und Muskelkraftüberprüfen. Bir şey daha eklemiş. Bewegungen und Bewegung, Augen und Hören Bewegung, demiş. ja Augen, Augen und Hören. Hani nörolojiye Augen. de işitme ve gözme de katmış. Bir de ich höre ihr Herz und ihre Lungen ab demiş. Hani akut koroner sendrom düşündün ya. Hani kalp ve akciğer muayenesi böyle kısaca. Was ist ein Halssonografi diye bir soru gelmiş. Ein Was ist Hals eine Halssonografie? ja, damit können wir die Organe im Hals wie Schilddrüse oder Nebenschilddrüse oder auch die Gefäße kontrollieren. Ben de okuyayım abi. O şöyle demişler. Überprüfen. Überprüfen. Dadurch kann der Arzt Lymphknoten, Auch Zysten und die Schilddrüse beurteilen. Kistleri, lenf nodüllerini ve tiroidi değerlendirme demiş. Bir soru daha var abi boyunla ilgili. Hani bunlar bu sınavda hani belki bir iki teorik hepsi sorulmaz da. Hani bunlar çıkması muhtemel sorular diye okuyorum ben hızlıca. Was ist ein Duplex Sonografie des Halses? Ja, dadurch können wir die Gefäßen, besonders Karotis, überprüfen, wie geschwindig das Blut fließen, da fließt. Können wir Evet. das? Güzel. Bir de ben okuyayım abi. Die Kombination aus bildgebende Darstellung der Halsgefäße und der Beurteilung der Blutflussgeschwindigkeit Duplex Sonografi. Die Kombination auf bildgebende Darstellung der Halsgefäßes. Yani damarları hem yapısal olarak değerlendiriyor ve de Beurteilung der Blutflussgeschwindigkeit. İkisi beraber olduğunda Duplex Sonografi deniyor. Yani Duplex Sonografi de şöyle Türkçesini söyleyeyim de nasıl aklımızda en kolay açıklayabilirsek. Bu cümle biraz zor geldi. Hem anatomik hem kan akışının hızını değerlendiriyor. Bildgebende Darstellung und Flussgeschwindigkeit. Bu biraz hızı. Blut flus kan akışı hızı. Blut flus geschwindigkeit. Blut flus ben de zor söylüyorum. Blut flus geschwindigkeit. Bir tane daha söylüyorum abi. Was sind Muskel relaxantien? Ja, ein Grupp der Medikamenten enthält Metacarbol, Metakarbamol. Metakarbamal unt, diğer tiyoperizin miydi? Kim ya? Bir tane Hayır. geçiyor notlarda, başka bilmiyorum Aynen. ben. 3-4 tane. Yani şeyler, ne? Yo, Bir tanesi de Tio Coast Coin mi abi? Tio Coast Coin gibi bir şey miydi? Tiopesi, yok yok şey, etki Türkçesi şey de neydi ya, içeriğini hatırlamaya çalıştım. Bu da gelmedi aklıma. Ne? Ha, tolperizon, o da tizanidin, baklofen. Baklofen önemli aslında. Baklofen, metakarbol, tizanidin, diese Gruppe Ha. können Tamam. Üç die tane. Skelettmuskeln spannen. Tizanidin, Entspannen. baklofen, metakarbonmol demiş ChatGPT, Wickstoffeler. Üç tane. Geçti. Tizanidin, baklofen, metakarbonmol. Şeyle Tizanidin. karıştırmamak lazım bunu. Bizim o spazmolitikum olan buskopan. Busko, yine şeyini unuttum, Almanya'daki şeyini. Buskopalat Skopalamin miydi? Neydi o ne ya? diyorduk? Ne, bus. Bu, Ferhat, bir Ferhat abi yandan burada mı? söyle. Ferhat abi Biliyorum ya. yazmış. Hocam Yanına. buskopan aynı demişti. O günkü eğer yazanı Aynı diyorsanız. Yok. dediler de Yok. şeyini diyor. Yok Almanya'da bir yok de aynı değil. buskolatin Muskel, miydi? Bir şey daha geç. Muskopan Muscarella sensien değil. Buskopan Yok, artı şeyini skor. diyor. Aynı bizdeki buskopanla içeriğini demek istedi herhalde İpek abla. Yani yoksa Evet. spazmolitik, onlar şeye, glat muskallara etkin, düz kasa. Dolayısıyla harn, ürolitiyazis'te falan kullanılır. Etkeni bütül Bütül. skopolaminmiş. Ah, bütül. Bütül. Böyle mi okunuyor? Bütül Bütül skopolamin. Ben skopolamin bu diye aklımda gelmişti. Bütülü neymiş tamam. buskopan değil mi? Buzum. Evet, buskopan. Bu antispazmotikum. Spazmolitikum ya. Antispazmotikum ya da spazmolitikum. Spazmotikum. Litikum. O da antispaz. Ben antiyi daha çok dilim dönüyor. Evet. Antispazmotikum. Okey. Diğer didray, tolperizon, baklofen, tizanidin. Bunlar muskel spanındı. Muskel relaksantiyen diye demiş. Relaksant. Was sind muskel relaksantiyen diye sormuş. Bu nedir diye sormuş. Okey. Orada Cevabını bir okuyayım. Muskel relaksantiyen sind Medikamente zur Entspannung der Skelettmuskulatur. Entspannung der Skelettmuskulatur. Bir soru daha var abi. Welche Maßnahme ist bei diesem Patienten sehr wichtig demiş. Cevap EKG abi ve Eko. Bu sınavda gelmiş kol ağrıdığı için. Hediye abla sormuştu kol ağrısı herkeste olur mu diye. Sınavda sormuşlar yani. Welche Maßnahme ist bei diesem Patienten sehr wichtig? EKG und Echo. Zusätzlich zur Analgesie, was muss der Patienten bekommen? İlaç dışında ne önerirsin hastaya? Vermepres, o da Yani diğer medikament dışında tekrardan zusätzlich zur Analgesie, analjesik olarak, ağrı kesici olarak. Was muss der Patient bekommen? masnamı, yani ağrı dışında, yani dediğim gibi Körper Haltung is wichtig, ergonomische Körper Haltung, o da bei zum Feld, Wärmetherapie auch für diese Patienten wichtig und auch lange sitzen zu vermeiden Şöyle, und Krankmeldung und Krankengymnastik. tamam. Hasta hareket edemiyor, bolo yani istirahat artı. Krankmeldung çok enteresan, Krankengymnastik. Hocam bir şey Krankmeldung. soru Afyon kaplıcalarını söyleyebilir önersek miyim? Nasıl abi? hava yumuşasın diye söyledim. Afyon kaplıcalarını önersek olmaz mı? Olur abi. Hocam Evet ben bir İpek şey abla. sorsam ya, benim Sor. kanayan yaram. Şimdi welche Maßnahmen ist diese Patienten sehr wichtig? Pürifer bana bu soruyor. Atıyorum o Teil 3'ün sonuna doğru sordu. Ben buna sen bunu bana söylemeseydin şey derdim. Jimnastik derdim. Krankschreiben. Sen ne dedin ya da ne istiyorlar? EKG. Buradaki Maßnahmen'den ben ne anlamalıyım? Bezonder tetkiklerimi anlamalıyım ya da laboratuvarı mı yoksa Empfehlung'umu anlamalıyım? Anlatabildim miyim? Masnamenin tam Türkçesi önlemler diyoruz ya biz. Mesela koruyucu önlemler. Tamam. Hastaya mesela bir hastaya taburcu ederken ya bizim kalp hastalarında çok sık karşılaşıyoruz biz. Hastayı yatırıyoruz, anjiyo yapıyoruz, ilaç veriyoruz. Reçetesini tam veriyoruz. Hasta çıkarken diyor ki hocam diyor başka ne önerirsin? Ne yiyeyim içeyim? Neye dikkat edeyim? Spor yapayım mı? Tamam. Arabaya bineyim mi? Uçağa binebilir miyim? Tamam. Bisiklete binebilir miyim? Yüzmeye gidebilir miyim? Spor salonuna gidiyordum önceden. Ağırlık çalışıyordum. Çalışabilir miyim? Bunların hepsi masnameye giriyor. Yani Evet. Ama önlemler. sen Önlem EKG nedir? dedin az önce. Ama Yani EKG çekmek de bir welche önlemdir. Hastanın Maßnahmen kendisini ist diese koymak. Patienten sehr wichtig? Hani bunun cevabı EKG mi? Soruyu öyle ben notlardan okuyorum. Yani Yani Okay. Tamam. bu hastada mesela masname dediği zaman masname sadece önlem olarak değil de yapılması gereken olarak Tamam. Türkçe'ye çevirmek daha O doğru. olarak da olabiliyor. Yani Tamam. Teşekkür önlem tam ederim. Türkçe karşılığını almıyor diye düşünüyorum ben. Masname Okay. deyince benim anlama gelen yapılması gereken bir şey. Bu soruyu özür dilerim. Bu Hocam soruyu önlem, tedbir, uygulama gibi çevirebilirsiniz masname kelimesini. Uygulama kelimesi olarak da çevirebilirsiniz yeri Bu soruyu olarak. diagnozu sorulursa EKG, Evet. terapide sorulursa fizyoterapi şeklinde cevaplandırılabilir. Chat Okay. GPT'ye de Teşekkür ederim. sordum. 3 tane mana vermiş. Önlem birinci manası. İkincisi tedbir demiş. Üçüncüsü de uygulanan işlem. Üçünü de karşılamış. Hepimizin dediği Tamam. doğru oluyor yani. Yani hem Tamam hocam. tedavi, Teşekkürler. aynı masname ist aynı Handlung, disua diagnostik, terapi, oder prevention durch geführt wird demiş. Okay. Yani Dibra hepsini içine hocam. alıyor aslında. Tedaviyi, tanıyı ve önlemleri. Ses gitti İbrahim hocam. Geliyor mu? Ya benim internet. Az önce bir koptu hocam. Tamam, tekrardan okuyayım. Aynı masname ist eine Handlung, tedavi. Disua diagnostik, tanı, terapi und prevention, korumayı içeriyor. Hepsini içeriyor hocam. Okay. Okay, teşekkür Bünyamin abi ederim. haklı. Yani tedavideyse tedavi, tanıdaysa tanı ve de önlemler. Yani yapılması gerekenler. Şimdi bir tane daha soru var abi. Bunu Oberas sormuş. Hastaya anlatma şeklinde değil de. Was ist lumbal punksiyon? Tıbbi anlatacaksın abi. Hastaya değil de. Damit können wir ein Diagnostellen oder Krankheiten ausschließen. Ja, dabei werden wir mit einer Mithilfe von einem Hochnaden zwischen Lendenwirbelkörper 3 und 4 einführen und unter welche Fälle aber oder Meningitis. Meningitis. Baş ağrıyor ya, genç hasta. Nein, ich meine welche Fell, Ha. zar, hani katman, şiş, onu Evet. demek istedim. Almancasını bilmiyorum da abi oradan şey alacağız da bunu. Şimdi şöyle bir giriş cümlesi gayet güzel yaptın abi. Es ist eine Untersuchung bei der via Rückenmarksflüssigkeit. Hani bu kelimeyi böyle Rückenmark aklımızda Flüssigkeit, ja tutalım wichtig ja. ha. Bei der via Rückenmarksflüssigkeit entnehmen Krankheiten auszuschließen. Tamam. Yani uzun uzun 3'te 4 arası o kadar hani Onu zaman demediniz olur mi? mu Neyi bilemiyorum. anlatacak? Onu Hani bunu Oberas'a. söylemek, bu Ha, tamam onu kadarını söylemek söylemeyeyim. bile bana yeter. Onu hastaya söylüyorum ben abi. Şeye ya wir werden ihren Evet, flüsü yani şöyle dediniz ya şey diye o yüzden evet. operasyon da korkutuyor şeyi usulen yani dezenfeksiyon falan filan diye tamam ama bunu söylerim inşallah ya. Şöyle demiş, ChatGPT'den okuyayım isterseniz. Yani ne kadar şey bilmiyorum ama. Dilumbal ponksiyon ist ein diagnostisches Verfahren bei dem Liquor cerebrospinalis aus dem subarachnoidal Raum der Lendenwirbelsäule entnommen wird demiş. Cümle çok kompleks geldi Yani bana. şöyle ben cümleyi biraz daha einfachlaştırmıştım. Eğer hani şey olursa es ist eine Untersuchung bei Evet. der wir Rückenmarkflüssigkeit entnehmen Krankheit auszuschließen eine Diagnose zu feststellen. Yani tek Bu cümle. liquor cerebrospinalis Gerek yok acaba abi. Gerek gerek yok. yok. Latince bunlar Latince'den nefret yani şey diyorlar biz Ha, hani o da tamam. söylenebilir de bence Rückenmarksflüssigkeit bilsek yeter. onu sanki daha sık kullanıyor olabilirler abi ya. Tamam. Bilmiyorum da liquor Mesela bu şey de çok enteresan bir şey sormuşlar. Hals-Wirbelsäule, fonksiyonelle Hals-Wirbelsäule diyor ya sindromu. Oberars ne sormuş biliyor musun abi? Was ist das Syndrom demiş. Hadi bakalım. ist ein Beschwerde kompleks. O da aynen Kombination der Symptomen, die der Patient oder die Patientin hat. Böyledir herhalde. Tamam. Kombination Çok der güzel. Symptomen. Bir de ben okuyayım. Çok güzel abi. Zaten sen söylüyorsun ama yani kelime şey olsun diye. Bir kelime bir kelime. Ein Syndrom ist eine Kombination von verschiedenen Krankheitszeichen, Symptomen, die gleichzeitig und gemeinsam auftreten. Aynı Gemeinsam zamanda ve olursa. birlikte olursa. Birden Gemeinsam. fazla Evet. hastalık bulgusu. Ein Syndrom ist eine Kombination von verschiedenen Krankheitszeichen, die gleichzeitig und gemeinsam auftreten. Was ist Tinnitus? Hadi bakalım. Herhalde Bu fah bir orger grip. orger o işe derim. Hani çok nadiren fah ve grip soruyorlar ya. Or Geroş deri. Ha, Tafegrifini mi diyorsun, o Şöyle açıklamasını mı? cevabı şöyle abi söylemiş. Klingeln im Oa. Zil çalmaz. Klingeln çınlama. Aslında güzel bir açıklama. Klingeln Abi o Geroşe de kabul edilir ya. Yani birçok listede o Geroşe. Oren Zausen. Komşe Orun Geroşe. Zausen. Orun Zausen da kabul edilir. Evet, Orun İki tane Zausen da açıklama yanlış yapmış. dedim. Orun Zausen, Klingeln im Oa. Hangisini alırsanız. Was ist die maximale Dosis von Ibuprofen diye bir soru gelmiş. 4 miligram. Zwei Tausend 400 miligram. Şöyle bir cümle var. O ne reçete olmadan kann man in der Apotheke nur 400 miligram tabletin kaufen. Reçete olmadan eczaneden 400 miligram alabilirsiniz. Was ist die Nebenwirkungen von Ibuprofen? Profen ist eine von nichtsteroidalen Antirheumatiken, deswegen kann zu Schleimhaut oder Magenschleimhaut Störungen oder Schädigung. Schädigung, ja Magen nicht Schädigung, und geschwür auch oder geçmiyor da Schädigung biraz daha Algeman ya abla. Daha şey olur sanki. Çünkü hemen Magen Schleimhaut Schädigung, Übelkeit, Erbrechen, Sodbrennen und Verstopfung. Kabızlık. Dört tane şey söylemiş. Neyse. Bir soru daha var abi. Was ist Heuschnupfen? Allergische Rhinitis. Heuschnupfen. Was ist? Ses mi gitti ya? Valla ya donuyorum. hoşnafı ya. Was This ist is polen alergi aynısı. Ya, was is Heuschnupfen? Allergische Rhinitis. Ekleriniz Allergische bitte. Rhinitis. Eklerin derken Ekleyin, açıkla abi. ha. Das ist eine häufig beobachtene Allergie Reaktion besonders im Frühling wegen Polenen. Wegen den Polenen. Zogenante polinose. Duydunuz mu hiç? Polino. Şeyde burundaki pol yani biraz Eine allergische Reaktionen der oberen Atemwege auf pflanzliche Pollen in der Luft. Eine allergische Reaktionen der oberen Atemwege. Üst yöne doluyor. Heuschnupfen üst solunum yolunda oluyor. Altta değil. Oberen Atemwege auf pflanzliche Pollen in der Luft. Havadaki bitkisel polenlere karşı üst hava yolunda olan alerjik reaksiyon. Aynı allergische Reaktionen der oberen Atemwege auf pflanzliche Pollen in der Luft. Şimdi, was ist das Hals Wirbelsäule-Syndrom. das Hals-Wirbelsyndrom ist eine Beschwerden, wie in eine Beschwerdenkomplex oder Symptomenkomplex, der Patient hat. Dabei können wir wegen einer Muskelverspannung oder wegen einer degenerative Knochenstörung oder Entzündung die Nervenwurzeln betroffen oder kann die Nervenwurzeln betreffen. Dazu führen neurologische Symptomen wie Kribben, Paresie oder Paresie, Hypostasie, Schwindel und auch Muskelkraftverlust. Nennen wir das? Şöyle demiş kısaca. Schmerzen, Verspannungen und weitere Beschwerden, die von der Halswirbelsäule ausgehen. Weitere Beschwerden de Schwindel demiş. Schmerzen, Verspannungen, gerginlik, ağrı und weitere Beschwerden wie Schwindel, die von der Halswirbelsäule ausgehen. Bir tane daha soru var. Warum hat der Patient ein Halswirbelsäule-Syndrom? Hastanın neden Halswirbelsäule-Syndromu var? Unergonomisches Arbeitsumfeld oder Arbeitsbedingungen und auch fehlende Körperhaltung kann der Şöyle Patient. demiş. Aynen seninkine çok yakın. Wegen der Arbeitsbedingungen oder der langjährigen Tätigkeit im Büro. Langjährigen Tätigkeit im Büro. Uzun süre büroda çalışma ve çalışma koşulları. Tekrardan bu soru gelmesi ihtimali yüksek bir soru. Yani giriş sorusu bile olabilir. Wegen der Arbeitsbedingungen oder der langjährigen Tätigkeit im Büro. Evet. Was ist Kribbeln? Ahbegrifini mi istiyorsunuz abi? Hem onu hem şöyle bir cümleyle Ya siz aynı açıklayacağım. sensibilite istiyorum. Zogenante parezi. Yani şey parestezi. Şöyle şey yapmış. Taubheitsgefühl, sogenannte Taubheitsgefühl. Aynı şey değil Kribben mi? ist eine unangenehme subjektive Empfindung. Yok abi Unangenehme. aynı şey değil abi. Öyle Ahbegrifini yani. hipostezi. Kriben Değil mi? Ben öyle biliyorum. Parestezi diye. İkisi ayrı. Zaten o yüzden soruda ikisine und diye soruyoruz. Ya da Niye o böyle da değil. yapmış acaba? Farklı İkisi mı? tamam. Almanca unangenehme Şöyle empfinden ikisi. unangenehme subjektive empfindung demiş. Tamam. Subjektif bir his. Tamam, Rahatsız eden. ikisi için demiştir. Yani ikisi İkisi için farklı. demiş. Tamam. Bir soru var. Wie viele Wirbel Körper hat ein Mensch? Bunu da bir daha merak. Bu bir vaka yapmış mı? 36. 5 Tek tek saydırmış. Evet, 5 servikale, 12 Yok. brust, Servikal 7. 7, ya 7 servikale, 12 brust, 5 lenden, 4 Kreuzbein und 4 Stoßbein, değil mi? Stoiz değil de Stais. Steißbein, ja. Cümleyi okuyayım ben abi. De Wirbel Säule besteht aus 33 Wirbel. De Wirbel Säule omurga besteht aus 33 Wirbeln. 7 Halswirbel, 12 Brustwirbel, 5 Lendenwirbel, Kreuzbein 5. Crossbein'e şöyle bir açıklama yapmış. Verschmolzene Wirbel. Bu Birleşmiş, yapışmış, birleşmiş. birleşmiş. Verschmolzene. Steißbein da aynı, o da. Steißbein'de vier Verschmolzene. Bunu ben hiç tutamıyorum aklımda. Verschmolzen. Bunu nasıl aklımızda tutabiliriz ya? Abi gerek yok ya. Bir Arap Neyse. çocuk bana söyledi. Ben böyle debeleniyorum Heh. simülasyonda kelimeler hatırlamıyorum. Ya dedi abi einfach machen. Şey olun. Dedim öyle olur. Ya dedi her suda değil. Kriegen diye çok uyarmıştım ben onu. Dedi Evet. yani her şey. Demek istediğim şey. Ne deriz? Un getrent. Ya da un Evet. getrent deriz. Şimdi ben sorularım bitti. Kusura bakmayın. Vaktinizi aldım. Genel bunlar işte. Şeyi Çetin sorayım hocam sana. hazır mısın? Neyi abla? Soru geliyor. Buyurun abla. Ama çıkmış soru. Erfarung'da gördüğüm. Dur abla. Hemen bakıyorum. Nereye kapandı? Haben Sie gehört Es. Was ist diese Abkürzung? Haben Sie gehört? Repetitive Repetitive injury. Strain. Strain injury. In English, Ja. aber das ist nicht Deutsch. Ja, aber Abkürzung, ja. Was heißt das? Ja, wegen wiederholten Ja. Bewegungen kann eine Beschwerden, wiederholte Bewegungen kann manchmal zu einem Beschwerden, zu einem Syndrom oder Krankheiten führen. Vielleicht wegen der mit in Arbeit oder im Sport wie Tennis oder Golf oder im Büro. Mit Mausen zu arbeiten. Was Wie könnte die Ursache? gesagt, wegen wiederholte Ja, Bewegungen im Arbeit, zum Beispiel okay. Handgelenken oder Sehen diyor hocam. Ellenbogen. Der Evet. Sehnen. Mikrotravma der Sehnen demiş Ursache ya. Ha, şey yani ha, tamam. Patofi şeyini söylüyorsunuz tamam. Güzel açıkladın hocam. Terfi. Bu soru Evet. gelmiş. Bu Almanca, İngilizce kelime ama Almanca'ya girmiş olarak kabul edeceğiz bunu değil mi? Yani bunun Almancası var mı? Bilmiyorum. Bilmediğim için soruyorum zaten. Hocam, Almancası bilemiyorum da Was ist Maus sendromun altında açıklamış bunu. Mal sendromu. Aynı şey mi? Aynı şey değil. Şöyle okuyayım. Das RSI Syndrom repetitive Strain Injury ist ein untypisches Überbelastungssyndrom, das vor allem durch stereotypie Bewegungswiederholungen enthält. Bildiğim kadarıyla algeman, üst kuru, üst şey olarak geçiyor Üst İbrahim kuru abi. hocam. Altında bu mouse Şöyle yazmış. sendromudur, Çete işte sordum. golfünü. Überlastung durch Wiederholung demiş. Sizde var hocam Belastım. hevesi notlarının içinde İbrahim'de yazıyor. Bu gönderdim size. Tamam, Sen sağ olun. onları Bünyamin hocama attın mı hocam şeyleri bütün notları bitti bende notlar. Çünkü gönderdiklerinizi genelde attım da bir şu geçince eksi gediği kontrol Okey. edelim. Çünkü hediye ablaya da şey yapacağız, bunları atacağız. Okey. Hediye hocam ben atıyorum hocam. Öyle mi? İbrahim'den gelenleri o bende. Sen Ha, tamam. seninkileri at sadece. Tamam. Wofür ist Stiko verantwortlich? Ständige Impfkommission. Das ist für Impfungsrat oder Impfungsberatung in Deutschland, in ganz Deutschland verantwortlich. Okay, entwickelt Impfempfehlungen für Deutschland Ha, und Entwicklung yapmıyor abla. Entwicklung Robert Koch'un altında. Robert Koch Enstitü ama bu Beratung kısmını yapıyor benim bildiğim. Yani bu okay. enstitü üretiyor, bu Beratung ve Rat kısmını şey yapıyor herhalde. Tamam, öyle İmf açıklarsın o zaman. Okey. Empfehlungen demiş. Enfeilungen ya. Enfilkun. Impfempfehlungen demiş. Impfempfehlungen demiş. Okay. Disco ist verantwortlich für die Erstellung von Impfungsfehlungen, sowohl individuellen Nutzen als auch Bevölkerungsschutz berücksichtigt diye bir açıklama var. Bir de şey çok kaç defa herhalde o gelmişti de onu unuttum ya. Diye immunizasyon von Bevölkerung heißt Herd Immunity. Halk sağlıkçısınız ya bak o size gelir abla. Şey aileyimsiniz. Oralardan bahsederseniz o size gelir. Herd Immunity. Health immunity. Herd yani kit öyle Health dediğin tamam. sağlık mı? İngilizce sağlık Herd. mı? Herd. Herd de Her. değil mi? Yanlış mı biliyorum? Bilmiyorum. Ona bir bak tamam Onlara mı? daha bakacağım ben de. Hocam tenis arm ve golf armı anlatmak ister misin? Yorulduysan başka Yani şey sorayım. das ist Onları auch anlatabiliyorsun. anlatabiliyor derken sadece epicondylis lateralis yani onu Atrofi. şöyle Atrofi. epicondylis medialis Atrofi. Betroffen böyle. Yok ses kesildi geldi de hocam mikrofonları kapatırsa. Şimdi ben onu geçen yanlış mı Tenis söyledim arm size? hocam. Yo yo Tenis anladım. arm. Tamam tenis bu epicondylis lateralis ve medialisle şey ya bunlar. Ben onu herhalde geçen yanlış mı söyledim? Doğru söyledin. Ha abi yazmış birisi her Her immunity sülü Tamam bağışıklığı teşekkür ederim. immunizasyon de Bevölkerung herhalde halkların yani büyük kitlelerin şeyi. Ya bir kısmı bağışıklayınca diğer kısımda şey oluyor ya abla zamanla şey yapıyor. Yani herkesi öyle bir şey değil mi Mustafa abi? Ben öyle bir şey aklımda kalmış ama soru şimdi yanımda değil. Hani o çıkabilir size onu demek istedim abla. Ne diyor ha? Tenis arm ve golf armda işte epicondylis medialis ve lateralis şey yapmış oluyor. Betroffen oluyor da. Karıştırıyorsan söyleyeyim ben Ya direkt onu bir hangisi diye tekrar şey. Ben kafamız sen geçen oturursun. yanlış söyledim diye uyarmıştınız siz beni. Bir şey olmuştu da. Tenis lateral, Tamam. Tenis lateti. golf de medial. Yani onu şöyle kodluyordum. T harfini ters çeviriyordum tuş çalışırken. L oluyor ya. Lateral tamam. Bu doğruymuş. Ben geçen Tamam. bunu söyleyince yanlış söyledim diye zannettim. Onu kontrol edecektim diye Tamam. unuttum T'yi ters kalmıştım. çevirelim lateral. Lateral. Öyle Güzel. kodlamıştım Bize yani. de tips oldu. Çok Sağ iyi ya. olasın. Gerçekten çok iyi. Vallahi. Şimdi küçük bir Yok. dinlendirme şey gireyim de 2009 yılında Çapa'dan TUS'a giren intern arkadaşlar bir tane kitap yazdılar. Farmakolojinin şeyleri diye. İnternler yazdılar abi. Nobel'den kitap çıktı. O zamanki tüm farmadaki o santral sinir sistemini, antipsikotikleri, nöroleptikler, zavazingo hepsi böyle saçma sapan şeylerle kodluyorlar bunlar. Bir şey diyorlar hatta ona da bilmem neyim. Eponim değil de. Böyle kafada kalıyor ya saçma sapan. İbrahim abi size şu potasyum, tas potasyumu korur muhabbetini anlatmıştım ya. Hatırladınız mı? O Evet. usulle abi kitap yok satıyordu. İnternler alıyor, şeyler alıyor. Öyle insanın kafasında bu tarz saçma şeyler daha çok kalabiliyor. İpek abla şeyler, bu ilintiler, o sebeple. Neyse uzattım hakkınızı helal Yok hocam uzatma değil sağ olasın. Bu edin. bizim için belki de bir sınav geçme şeyimiz olacak inşallah. Yani o kitap şu an bile bulunsa büyük ihtimal iş görür. Baya tabii yeni ilaçlar devreye girmiştir şeydir ama bilimsel bir şey olmadığı için çok belki şey Ben yoktur da. tenis armı okuyayım. Hocam Tamam sen abla. dinlen bu arada. Das ist eine Schmerzhafte Entzündung der Sehnen an der Außenseite des Ellenbogens. Meist durch Überlastung typischen die Schmerzen beim Strecken. Golf arm hier sind Innenseite des Ellenbogens betroffen. Schmerzen treten beim Beugen auf. Birinde golf armda Beugen auf'la karşımıza çıkıyor. Tenis armda Strecken'da karşımıza çıkıyor. Hani tenisi Strecken yaparak tutuyoruz ya şeyi raket herhalde onu şey yaptım. Şöyle şey denebilir mi acaba? Okay. Direkt şu felçli istiyorduk ya. Olur mu acaba? Vegan yine klasik o tüm şeylerde vegan wiederholten Bewegung kann eine Verschleiß mit oder an epicondylis lateralis nennen wir das tennis arm. Böyle hani hem Schmerzhaft olsun hem Verschleiß öyle bir cümle kurulabilir. Yani hani uzun cümleler büyük ihtimal abla şu an şeyde akılda kalmayacak. Hani ne benim ne sizin. Böyle spot birkaç şlüsel word'la kafada tutarsak belki cümleyi söyleyemesek de orada o ağzımızdan çıkan kelimenin hatırına şey yapar. Oldu hocam sağ olasın. Ama Ferşin. o Drauss'un onları akılda kalır mı? Epikondili onları da. Tenis arm Drauss'un kalır hocam ya. Şöyle Drauss'un tamam. eli atarak vuruyorlar ya bunlar sürekli Yok tenisi yok epik. şey diyorum. O Begriffi Almancası hani epikondilis lateralisin. Epikondilitis zaten doğru bunlar değil mi? Epikondilitis lateralis, epikondilitis medialis. Tamam. Medialist. Entzündungs diye Drauss onu. Organın Auser der Haut kann ein Karsinoma institü auftreten. Cervix, Lunga, Brustdüse yazıyor hocam burada. Nasıl abla? In welche Organen außer der Haut kann ein Karzinoma in situ auftreten? Abla bu soruyu yine şey yapmışlar. Yanlış bir soruydu, ben öyle demiştik. Öyle Yani demiştin. duktusun Burada? şu aynı Schleimhaut'un olduğu, yani bir duktusun şeyin olduğu tüm kanser türlerinde mesela prostatı söylemiş. Prostatın da enstitüsü yok mu? Ferhat abi burada mı? Yani patolojiden aklımda kaldığı kadarıyla hepsinin olabilir şeyin. Yani o boşluğun olması, Schleimhaut'un ya da kanal yapısının olması olan tüm vakaların kanserlerinde olabilir. Bir de glandüler şey olması herhalde etkiler. Epitel yapısı. Kardiyolojide iki tane Fehlendebildung örneği verir misin? Eğlende İbrahim hocam versin. Fehlendebildung ne? Eğitimsizlik mi ne? Tam dur İbrahim hocama sorayım da ondan sonra açıklayayım.